So, jetzt ist es soweit. Heute ist es soweit. Heute Morgen. Ja, und dann war es soweit. An jenem Morgen. An jenem Tag. Vor mir, über dem klaren Horizont, ragt ein silberner Pfeil in den Himmel. Das ist die startbereite Atlas-Rakete, die mich in den Himmel bringen wird. Weiße Rauchwolken umgeben den schönen Leib, der von einem Brautkleid aus Dampf umhüllt ist. Sie wartet auf mich, die Rakete, und ich gehe zu ihr. Hast du gut geschlafen die letzte Nacht? Ja, ich konnte gut schlafen. Wirklich? Ohne Drogen? Ja, ohne Medikamente. Aber es war eine sehr merkwürdige Nacht. Und dann, welch ein Gefühl, auf einer Atlas-Rakete ganz oben zu sitzen, kurz vor dem Start, wenn das Startgerüst entfernt wird. Ich kann das Winseln der Rohrleitungen hören und der flüssige Sauerstoff strömt in den Tank. Und dann dieses vibrierende Zischen, dieses Zischen. Thank you. Eine Atlas ist hoch und schlank. Und diese heftigen Böen schwanken sie leicht hin und her. Ja, ja, ich kann die ganze Rakete hin und her schaukeln, wenn ich mich in meiner Liege bewege. Hin und her, ist, als würde ich die Erde für immer verlassen und dass mich nichts mehr zurückbringen kann. In die Dunkelheit. Als Kind hatte ich oft Träume, dass ich ganz allein in der Luft umherflog. Das Gefühl der Schwerelosigkeit. Ich schwebte wie in einer Seifenblase. Zuerst werden die Sterne sichtbar, dann fallen die Sonnenstrahlen in die Raumkapsel und ein Streifen von violettem Licht zieht sich über das Firmament. In der Luft umherflog das Gefühl der Schwerelosigkeit in einer Seifenblase. Dann die Sonnenstrahlen. Violettes Licht, das sich über den Firmament zieht. Es war der erste Abend. Es war der Morgen. Es war der erste Tag. Anfang war der Raum. Der Himmel als hoher Raum. Nichts als Raum, der Himmel. Kein Tag, nur schwarze Nacht, undurchdringliche dunkle Stille. Und aus dieser Dunkelheit heraus kam das Licht, und mit dem Licht das Leben. Aus diesem Licht heraus entstand die Stimme, die Stimme. Es war Abend, es war Morgen, vierter Tag. Fünfter Tag. Thank you. so wurde Himmel und Erde eins. Ist gelandet, niedergekommen im Meer der Ruhe. Die Ausstiegsluke ist geöffnet. Jetzt bin ich. Die Landebeine sind in die Mondoberfläche 2-3 Zoll eingesunken. Das ist ja fast wie Puder. Und der Himmel vollkommen schwarz. Vor dem schwarzen Hintergrund sind die Sterne heller und noch deutlicher zu sehen. Die Erde ist von einem wunderschönen blauen Schimmer umgeben. So, jetzt werde ich diese Leiter herabsteigen. Ein kleiner Schritt. Für einen Menschen. Hellblau zu blau, dunkelblau zu violett und schließlich schwarz. Das Schwarz des Himmels über mir. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein gigantischer Sprung. Für die Menschheit? Ich sehe nach Osten, Gebirge, blau, blau und hoch, weit, weit weg, weit, weit in weiter Ferne. Das sehe ich morgens und einen feinen Dunst, das sehe ich am Mittag und dann eine felsige Wand in Purpurfarben, scharf gezackt. Das sehe ich, wenn die Sonne sich senkt. Ja, sehe ich denn richtig? Ja, höre ich. Höre ich? Höre ich? Ja, wo bin ich denn hier? Dort brennt ein Licht, ein rotes. Und dadurch wird diese Dunkelheit immer weicher und die Nacht immer wärmer. Und jetzt auf einmal dringt ein sanfter, lauer Wind an mich heran. Und sonderbare Düfte und Aromen und Blüten und der Geruch von Holz und Hölzern kommen zu mir aus dieser stillen Nacht. Das ist der erste ferne Hauch des Ostens, der mein Gesicht streift. Es ist wie ein Zauber. Es ist wie ein geflüstertes Versprechen, nie gekannte Freuden sind das. Ja, sehe ich denn richtig? Ja, höre ich denn richtig? Wo bin ich denn hier? Thank you. von den Assyrern Phönix genannt. Lebt ein Phönix 500 Jahre lang. Und wenn er stirbt, dann setzt er sich in den Wipfel einer Palme und aus ihm heraus kommt ein kleiner Phönix, der wieder 500 Jahre lebt. 500 Jahre! Ich sah Möwen um einen Felsen kreisen und zugleich im grünen Meeresspiegel sah ich dieselben, um dieselben Felsenspitzen kreisen mit ausgestreckten Flügeln und der Spiegel, der hatte eine solche Klarheit, tief im Meer, dass ich völlig glichen Bild und Spiegelbild, Schein und Sein. Und ich frage mich, in dieses gespenstische Geflatter starrend, wer bist du denn selber? Bist du echt beflügelt oder bist du nur gemalt und abgespiegelt? Gaukelst du dir nicht selbst etwas vor? Oder, hey du, hast du Blut in deinen Schwingen? Ja, sag mir doch selber. Hast du Blut in deinen Schwingen? Bist du denn beflügelt oder nur gemalt? Ha? Und abgespiegelt. Was höre ich denn? Ist hier jemand? Hören Sie sie nicht auch? Man muss gut zuhören, um sie zu hören. Hören Sie sie nicht auch? Ha! Ringsum. Das Raunen. Und die Worte leise aus dem Dunkel heraus. Sie werden schon lauter. Und dann werden sie sein wie ein brausender Wind. Horror! Horror! Mir war, als wollte das Haus einstürzen und der Himmel werde auf mich herabfallen, bevor ich mich in Sicherheit bringen könnte. Aber nichts dergleichen geschah. Eine Zeit lang blieb ich vollkommen reglos. Und dann schaute ich auf. Eine schwarze Nebelbank versperrte die Sicht und die ruhige Wasserstraße, die zu den äußersten Enden der Erde führte, strömte düster über einen verhangenen Himmel dahin. Und diese Straße führte mitten ins Herz. Ins Herz. Der Finsternis. Thank you. Wir lagen sehr angespannt im ersten Morgengrauen und man konnte seine Nachbarn nur ganz undeutlich erkennen. Es waren 10 Sekunden, aber es dauerte wie eine Ewigkeit. Bevor der Feuerball den Boden berührte, dehnte er sich fast symmetrisch aus. Von einigen Blasen und mehreren Spitzen abgesehen, unterhalb des Äquators. Kontakt mit dem Boden. In 0,65 Sekunden. Der Ball ging dann schneller, glatter. Kurz nachdem die Spitzen auf dem Boden auftrafen, etwa 2000 Sekunden, taucht aus dem Boden die erste Stoßwelle hervor. Ein breiter Saum aus klumpigem Material. Nach etwa 32.000 Sekunden hatte der Feuerball einen Durchmesser von 290 Metern erreicht. Unmittelbar hinter der Stoßwelle eine dunkle Front aus absorbierendem Material, langsam auslaufend, nach 0,85 Sekunden unsichtbar. Der Feuerball hat jetzt einen Durchmesser von 460 Metern. Und er wächst noch weiter, langsam, etwa auf einen Durchmesser von 610 Metern an, bis er fast völlig von der Staubwolke eingehüllt ist, die aus dem Saum heraus steigt. Nach 2 Sekunden der oberste Teil des Balles steigt wieder auf. Nach 3,5 Sekunden auf derselben Höhe etwa ein Drittel des Saumes. Dann der Hals mit einem Wirbelring. Der Hals wird länger und der Ring steigt aus einem Stamm, der Staub hinter sich herzieht. Ein ungeheurer Lichtblitz. Das hellste Licht, das ich je gesehen habe. Ich glaube, dass überhaupt je ein Mensch gesehen hat. Und dann, es explodiert. Es schoss auf einen zu und es bohrte sich und bohrte sich durch und durch in einen durch und durch. Das war ein Bild, das man nicht nur mit den Augen sah. Und es brannte sich. Das brannte sich ein. Für immer. Man wünschte sich, es würde aufhören. Aber es brannte und brannte. Und alles in allem dauerte es etwa 2 Sekunden. alles vorüber. Wurde zuerst weniger, dann war es vorüber. Und wir sahen die Stelle. Wir sehen die Stelle, wo diese Bombe eingeschlagen hat. Soeben ward etwas Neues geboren, eine neue Macht, ein neues Selbstverständnis des Menschen, dass der Mensch über die Natur, gewonnen hatte. Einen Augenblick lang dachte ich, die Explosion könnte die ganze Atmosphäre in den Brand setzen und so der Welt ein Ende bereiten. Obwohl ich wusste ja ganz genau, dass das völlig unmöglich ist. Unmöglich war. Unmöglich wäre. Thank you. sind verliebt. Da ist ein Tisch, da ist der Mann, da ist das berauschte Mädchen. Hier ist das Zimmer, wo sie sich lieben. Durchs Metall der Glocken hindurch, durch das Laute der Instrumente, im Toben der Tambure, auf dem Rücken eines Tigers, der aus Holz ist, in der Verzückung der Pfaue mit hellem Schrei, der Kraniche mit knappem Ruf. Und des Phönix mit nie gehörten Lauten. nähern uns dem Ende unserer Expedition. Es dauert nur noch wenige Minuten. Mir kommt in den Sinn, dass es für mich all das vielleicht nicht mehr geben wird. Dieses berauschende Gefühl der Schwerelosigkeit. Das Fenster, durch das ich die schimmernde Erde sehen kann. Von Sonnenstrahlen beleuchtet. Das fantastische Aufflammen von Gewittern und die leuchtenden Spinnennetze der großen Städte mit ihrer Umgebung. Und das alles vor dem Hintergrund einer kohlrabenschwarzen Nacht. In dem unser Planet versteckt war. Ah! Wieder ein Tritt in die Atmosphäre. Der Druck wächst, steigt, presst. Er presst mich stärker und stärker in meinen Sitz. Ich habe überhaupt keine Gedanken mehr. Die Hitze steigt. Heiß. Das Barometer klettert. Schneller und schneller und schneller und schneller, als könnte sie es kaum erwarten, scheint mich die Erde wiederhaben zu wollen. Ihre Kraft schiebt, drückt, presst, lastet auf mir. In dem Fenster erscheinen mir orangefarbene Fäden und ich fliege in einen Feuerball. Aufprall.